im Irak und im besetzten Schächtum Kuwait fortgesetzt. Nach den bisherigen militärischen Erfolgen der Allianz hat US-Präsident Bush davor gewarnt, die Entwicklung im Golfkrieg zu optimistisch einzuschätzen. Von dem irakischen Staatschef Saddam Hussein ist bekräftigt worden, den Krieg fortzusetzen. Die iranische Regierung in Teheran hat ihre Bereitschaft erklärt, im Golfkrieg zu vermitteln. Die Meldungen im Einzelnen. Die Luftstreitkräfte der internationalen Militärkoalition am Golf haben am Abend ihre Angriffe auf Ziele im Irak und im besetzten Schächtum Kuwait nach Agenturberichten offensichtlich verstärkt. Wie es hieß, stießen die USA und ihre Verbündeten bei diesen Attacken auf einen erheblich stärkeren Widerstand der irakischen Luftabwehr als bei den ersten Angriffen in der Nacht zuvor. Angaben über Verluste lagen zunächst nicht vor. Nach offizieller Darstellung verlor das internationale Bündnis am ersten Kriegstag je ein Flugzeug der Vereinigten Staaten, Großbritanniens und der kuwaitischen Exilregierung. Der Irak will eigenen Angaben zufolge bis zum Abend insgesamt 55 alliierte Maschinen abgeschossen haben. Unterdessen hat die US-Regierung betont, dass sie eine Kampfpause ablehnt, um den irakischen Präsidenten Hussein Zeit zum Einlenken zu geben. Der Sprecher des Weißen Hauses Fitzwater forderte Saddam am Abend in Washington auf, sich zu ergeben und seine Truppen aus Kuwait zurückzuziehen. US-Präsident Bush warnte nach den ersten Erfolgen der Allianz davor, die Entwicklung im Golfkrieg zu optimistisch einzuschätzen. Niemand solle annehmen, dass dieser Waffengang kurz und einfach sein werde. Nach französischen Angaben wurde bei den Angriffen die irakische Luftwaffe zu 50% zerstört. Auch sei Bagdad nicht mehr fähig, Saudi-Arabien oder Israel ernsthaft mit Chemiewaffen zu bedrohen. Unterdessen bekräftigte der irakische Staatschef Saddam Hussein seine Entschlossenheit, den Kampf fortzusetzen. In einer Fernsehansprache erklärte er wörtlich, die Ungläubigen und die Verräter würden bezwungen. Die amtliche Nachrichtenagentur IRNA berichtete aus Bagdad, das Fernsehen des Landes habe seine Sendungen eingestellt. Der amerikanische Fernsehsender CNN musste am Abend seine Live-Berichterstattung aus der Hauptstadt des Irak abbrechen, nachdem ihm die Leitungen gekappt worden waren. Alle Berichte müssten nun der Zensur vorgelegt werden. Der irakische Botschafter in Belgien hat einen Angriff auf Israel angekündigt und mit dem Einsatz chemischer Waffen gedroht, wenn die von den USA geführte internationale Streitmacht die Grenze zu Kuwait überschreiten sollte. Bislang hätten die Streitkräfte seines Landes allein aus strategischen Gründen einen Angriff auf Israel noch nicht unternommen, sagte der Diplomat am Abend in einem belgischen Rundfunkinterview. Die Entscheidung dazu sei aber gefallen. Der Krieg habe erst begonnen, er werde sehr lang werden, erklärte der irakische Botschafter. Der Iran hat seine Bereitschaft erklärt, im Golfkrieg zu vermitteln und den Opfern des Konfliktes humanitäre Hilfe zu leisten. Dies erklärte Teherans UNO-Botschafter Karazi heute in New York nach einem Gespräch mit dem Generalsekretär der Weltorganisation Perez de Cuellar. Auch das Präsidium des obersten Sowjets der UdSSR rief in einer am Abend in Moskau verabschiedeten Resolution den UNO-Generalsekretär zu erneuten Initiativen zur Beilegung des bewaffneten Konfliktes auf. Die drei arabischen Länder Algerien, Libyen und Jemen appellierten an den Weltsicherheitsrat, unverzüglich Schritte zur Einstellung der Kampfhandlungen zu unternehmen. Peres hatte zuvor gegenüber Journalisten erklärt, ein Frieden am Golf hänge von der Kapitulation Iraks ab. Möglichkeiten für diplomatische Initiativen sehe er im Moment nicht. Bundesverteidigungsminister Stoltenberg rechnet nicht damit, dass die in der Türkei stationierte Staffel der Bundesluftwaffe in den Golfkrieg verwickelt werden könnte. Wenn sich die klare Überlegenheit der von den USA angeführten multinationalen Streitmacht bestätige, werden die Bundeswehr nicht in Kampfhandlungen einbezogen, erklärte der CDU-Politiker am Abend in einem Fernsehinterview. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Der Bundestag in Bonn hat dem Irak die volle und alleinige Verantwortung für den Golfkrieg angelastet. In einer mit der Mehrheit der Koalitionsparteien CDU, CSU und FDP angenommenen Entschließung bekundete das Parlament am Nachmittag gleichzeitig die Solidarität der Bundesrepublik mit den Partnern der anti-irakischen Allianz. An die Regierung Kohl erging die Aufforderung, gemeinsam mit den Verbündeten alles zu tun, damit der Krieg möglichst bald beendet werde. Kanzler appellierte abermals an den Irak, sich unverzüglich aus Kuwait zurückzuziehen. SPD-Chef Vogel bedauerte, dass man den internationalen Sanktionen nicht genug Zeit gegeben habe. Der FDP-Vorsitzende Graf Lambsdorff schlug vor, auf dem Treffen der Außen- und Verteidigungsminister in Paris eine neue Initiative zur Lösung des Nahostproblems auf den Weg zu bringen. Als Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilten das Bündnis 90 Grüne und die PDS den Krieg am Golf. PDS-Chef Gysi warf dem Bundeskanzler vor, großen Schaden für die Deutschen mit anzurichten. Zuvor hatte Kohl vor den Abgeordneten seinen Amtseid abgelegt, nachdem er zum Regierungschef wiedergewählt worden war. Er erhielt 378 der 644 abgegebenen Stimmen. Gegen ihn votierten 257 Abgeordnete, 9 enthielten sich der Stimme. Mehrere 10.000 Menschen haben am Abend in deutschen Städten gegen den Krieg am Golf demonstriert. Bereits den ganzen Tag über war es zu Protestmärschen, Mahnwachen und anderen Aktionen gekommen. Beschäftigte von Großunternehmen, so bei den Automobilherstellern VW und Opel, beteiligten sich an den Antikriegsaktionen mit vorübergehenden Arbeitsniederlegungen und Schweigeminuten. Am Abend brach bei Massendemonstrationen in mehreren Großstädten wie in München, Frankfurt und in Hamburg der Berufsverkehr teilweise völlig zusammen. Auch in den Vereinigten Staaten sowie in mehreren europäischen Städten gingen Gegner des Golfkrieges auf die Straße. Das türkische Parlament hat heute der Regierung den Einsatz von Truppen außerhalb des Staatsgebietes erlaubt. Gleichzeitig stimmten die Abgeordneten in Ankara auch der Benutzung türkischer Luftwaffenstützpunkte durch Truppen ausländischer Staaten zu. Dies bezieht sich insbesondere auf die Luftwaffenbasis in Schirlik, der damit für Angriffe der amerikanischen Air Force gegen den Irak genutzt werden könnte. Unbekannte Täter haben heute zeitgleich Brandanschläge auf 3 Kaufhäuser in Bonn-Bad Godesberg verübt. In einem der Geschäfte konnte das Feuer erst nach mehr als 2-stündigen Löscharbeiten am Abend unter Kontrolle gebracht werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Millionenhöhe. Nach Angaben der Polizei wurden Menschen nicht verletzt. Der Wetterbericht, die Lage. Das kräftige Hoch über dem östlichen Mitteleuropa schwächt sich nur langsam ab. So können erst ab Sonnabend atlantische Tiefausläufer von Westen auf Deutschland übergreifen. Die Vorhersage. In den Flussniederungen Süddeutschlands zum Teil länger andauernder Nebel oder Hochnebel. Sonst tagsüber sonnig, nachts klar, trocken. Tiefstemperaturen minus 3 bis minus 12 Grad. Höchsttemperaturen minus 2 bis plus 6 Grad. Die weiteren Aussichten bis Sonntag. Am Sonnabend zunächst wenig Änderung, später von Nordwesten Bewölkungszunahme, aber kaum Niederschlag. Am Sonntag in Norddeutschland stark bewölkt, nördlich der Mittelgebirge zeitweise Regen. In Süddeutschland noch keine durchgreifende Wetteränderung. 23 Uhr und 9 Minuten. Die nächsten Nachrichten um 0 Uhr. Deutschlandfunk, eine Meldung zur Verkehrslage. Berlin. Auf den Autobahnen im Stadtgebiet, besonders auf Brücken und an Anschlussstellen, kommt es zu Glatteisbildung durch überfrierende Nässe. Das war der Tag. Journal vor Mitternacht. Guten Abend, meine Damen und Herren, am Mikrofon Hans-Peter Probst. Seit fast 24 Stunden wird nun am Persischen Golf gekämpft, fliegen Amerikaner, Briten und Franzosen Angriffe auf militärische und industrielle Ziele im Irak und besetzten Kuwait. Das Versagen von Politik und Diplomatie, wie es heute in Bonn hieß, wie viele Tote und Verletzte es bisher gegeben hat, darüber gibt es keine verlässlichen Angaben. Der Krieg am Golf, dazu in dieser Sendung Berichte aus der Region, aus Washington, Bonn, Paris, Moskau, über Stellungnahmen, Appelle und Demonstrationen. Ferner Beiträge über die heutige Kanzlerwahl in Bonn und über das Baltikum, das ja noch vor wenigen Tagen die Schlagzeilen beherrschte. Vor etwa 24 Stunden stiegen die ersten Staffeln amerikanischer und britischer Kampfflugzeuge auf, wurden von den amerikanischen Kriegsschiffen im Golf Marschflugkörper abgefeuert. Ulrich Tilgner, einer Mann, ist wie letzte Nacht schon unser Berichterstatter. Herr Tilgner, vielleicht zunächst die aktuelle Lage. Erlebt der Irak in diesen Minuten eine Wiederholung der vergangenen Nacht? Fallen wieder Bomben? Ja, das ist richtig, Herr Probst. Es gibt eine weitere Angriffswelle. Man weiß ja gar nicht mehr, wievielte ist. Wenn man bestimmte Perioden treffen würde, dann müsste man sagen, es ist mittlerweile die vierte. Welche Ziele angegriffen werden, ist nicht bekannt. Der Stealth-Bomber ist wieder im Einsatz. Es ist ja das Flugzeug, was auf den Radarschirmen nicht sichtbar ist. Das sind die Flugzeuge, die hauptsächlich nachts eingesetzt werden. Es ist so, dass es doch größeren Widerstand heute gibt auf der irakischen Seite. Das hatte sich ja am Nachmittag schon angekündigt, als der US-Generalstabschef Colin Powell gesagt hat, die irakische Luftwaffe ist weiterhin da. Es hat Piloten gegeben, die nach ihrer Rückkehr gesagt haben, sie seien im Luftraum auf 6 bis 8 Flugzeuge getroffen. Das war eben gestern überhaupt nicht so. Es hatte den großen ersten Schlag gegeben. Man war sehr zufrieden gewesen mit der Erfolgsquote. Aber ich glaube, man war etwas zu zufrieden. Denn heute hat sich ja herausgestellt, dass doch viele Ziele wohl nur teilweise beschädigt worden sind. In Israel gab es ja auch Befürchtungen, dass weiterhin mobile Raketen in der Region stationiert sind, von denen aus oder von der aus Israel dann beschossen werden kann. Sie haben die Zahl der Verletzten und der Toten angesprochen. Der Irak hat in einem Kommuniqué am Abend erklärt, es seien in mehreren Dörfern insgesamt 23 Menschen getötet worden. Aber das Entscheidende, der Irak sagt natürlich nicht, wie viele Menschen insgesamt bisher ums Leben gekommen sind. Wenn wir bei den Verlustzahlen noch bleiben, die Amerikaner hatten ja zuletzt nur 3 Maschinen zugegeben, eine amerikanische, eine kuwaitische und eine britische. Die Iraker dagegen meldeten am Abend 55 Maschinen, die abgeschossen worden seien. Das mag natürlich übertrieben sein, aber entspricht wahrscheinlich eher der Lage, da Sie sagen, sie hat sich eskaliert, nicht? Ja, ich glaube, an der stetig steigenden Zahl der als abgeschossen gemeldeten gegnerischen Flugzeuge kann man erkennen, wie stark die Angriffswelle weiterhin ist. Denn heute Morgen hieß es, 14 Flugzeuge seien abgeschossen worden. Um 16.30 Uhr waren es 44. Und dann heute Abend sind es schon wieder 55 gewesen. Diese Steigerung kann man ja nur machen, wenn tatsächlich immer wieder Angriffe geflogen werden. Man weiß nach wie vor nicht, welche Installationen, welche Fabriken im irakischen Hinterland angegriffen wurden. So ist zum Beispiel gestern kein Angriff auf die zweitgrößte irakische Stadt, das ist die Stadt Basra, gemeldet worden. Dann ist eine Frau in einem 6-stündigen Marsch in den Iran gewandert und in der iranischen Nachrichtenagentur tauchte dann heute auf, dass diese Stadt gestern auch mit Raketen beschossen worden ist. Es war ähnlich wie in Bagdad, sehr genau. Es wurde das Telekommunikationszentrum getroffen. Und dann ist diese Stadt auch 4 Stunden lang bombardiert worden. Daran kann man erkennen, welche gewaltigen Ausmaße die Luftangriffe der alliierten Streitkräfte bisher gehabt haben. Wenn ein genauer Überblick über das Ausmaß der Schäden auch noch nicht möglich ist, wie ist denn dann die Stellungnahme des französischen Generalstabschefs einzuschätzen, dass mit dem ersten Tag der Luftangriffe praktisch die Fähigkeit des Irak zur chemischen Kriegsführung zerschlagen worden sei? Ich glaube, das ist eine völlig falsche Einschätzung. Es ist so, dass der Irak ja bereits während des 8-jährigen Krieges gegen den Iran wiederholt chemische Waffen eingesetzt hat. Es gab dabei 2 Formen. Zum einen sind diese Senf- und Nervengase von Flugzeugen in Bomben abgeworfen worden, aber das wesentlich üblichere war das chemische Gas, was in Artilleriemunition gefüllt wurde. Es gab Schlachten, die sogenannten Schachschlachten in den Sümpfen 1983. Damals hatte der Irak das erste Mal im großen Stile Gas eingesetzt. Damals war es durch Artillerie verschossen worden. Und man muss einfach davon ausgehen, dass in jeder Frontstellung der Iraker, die in Kuwait an der Grenze zu Saudi-Arabien angelegt worden ist, sich chemische Kampfstoffe befinden. Und dass Saddam Hussein mit Sicherheit nicht zögern wird, diese Kampfstoffe einzusetzen. Ich glaube, die Situation wird derzeit sehr brisant, weil ja, und das ist vielleicht eine neue Entwicklung seit dem Nachmittag, die alliierten Truppen Richtung kuwaitische Grenze vorrücken. Und die irakische Artillerie verfügt über Geschütze mit einer Reichweite von 40 Kilometern. Man kann sich vorstellen, es dürfte bald der Punkt erreicht sein, an dem die alliierten Truppen mit chemischen Gasen angegriffen werden können durch eine einfache Artilleriebeschießung. Und ich glaube, dann wird es sehr prekär werden, denn ich glaube, Saddam Hussein wird überhaupt gar nicht zögern, Gas in diesen Fällen einzusetzen. Wenn alliierte Truppen in Saudi-Arabien vorrücken, an die kuwaitische Grenze näher verlegt werden, heißt das, es gibt auch schon Feindberührung? Sind die Bodentruppen in Kämpfe schon verwickelt? Herr Probst, es gab ja heute einige Meldungen, aber im Grunde haben sich alle nicht bestätigt. In einem Fall hat die irakische Artillerie eine Raffinerie beschossen, die etwa 17 Kilometer von der kuwaitischen Grenze weg lag. Die Raffinerie selbst wurde nicht getroffen, aber ein Öltank ist in Brand geschossen worden. Der Raffineriebetrieb ist mittlerweile eingestellt worden. Ich glaube, das war der einzige Zwischenfall an der Landfrontlinie. Mhm. Aber Saddam Hussein hat ja heute keinen Zweifel daran gelassen, dass er die Entscheidung im Landkrieg suchen will. Er will um jeden Preis verhindern, dass die alliierten Truppen durchbrechen. Ich glaube auch, dass die amerikanischen Flugzeuge gestern die Präsidentengarde angegriffen haben. Das ist ja eine Spezialeinheit, liegt daran, dass Saddam Hussein diese Truppen, es sind mehrere Divisionen, immer wieder in prekären Situationen genutzt hat und eingesetzt hat als eine Art Joker. Und diese Truppen sind gestern bereits angegriffen worden. Das lässt nur erahnen, dass die Amerikaner vielleicht doch eher, als man es vermuten konnte, auf einen Landangriff hinarbeiten. Vielleicht noch ein Wort zum Schluss, Herr Tilgner. Heute Abend hat der Revolutionsrat wieder getagt. Mit Blick auf einen möglichen doch noch politischen Ausweg hat es keine Signale gegeben. Nein, sicherlich nicht. Denn man darf nicht vergessen, Saddam Hussein hat sich jetzt in eine Situation manövriert, aus der er so einfach nicht mehr heraus kann. In den USA ist ja gefordert worden, dass er sich ergeben müsse. Und von da aus ist überhaupt gar nicht zu erwarten, dass der irakische Präsident zu diesem Schritt bereit ist. Denn es geht ja letztlich auch um seine Machtposition. Wenn er jetzt zurückziehen würde, das muss man auch mit Sicherheit sagen, wäre er politisch sehr, sehr schwer angeschlagen. Ich glaube kaum, dass er das dann überleben würde. Saddam Hussein hat alles auf eine Karte gesetzt. Und das macht die Situation ja auch so unglaublich gefährlich. Soweit Ulrich Tilgner aus Amman. Dankeschön. In Washington, meine Damen und Herren, sah man sich im Verlauf des Tages genötigt, trotz aller Zufriedenheit über den bisherigen Verlauf der Kampfhandlungen, vor Euphorie, vor übertriebenen Erwartungen zu warnen. Gleichzeitig stellte man klar, dass es keine Atempause für Saddam Hussein geben werde. Ziel bleibe die Vertreibung des Irak aus Kuwait. Joachim Lenz. But I think it is fair to say, and I will be repeating this to the leaders here, that we are pleased with the way things have gone so far. We are determined to finish what we've set out to do. Man kann schon sagen, dass wir erfreut sind über den bisherigen Gang der Dinge. Wir werden zu Ende führen, was wir zu tun haben, sagte ein entspannter George Bush. Auch dem Pentagon fällt schwer, den Stolz über die bislang militärisch offenbar außerordentlich zufriedenstellende Operation Wüstensturm zu verhehlen. Pentagon-Chef Dick Cheney trat mit den Worten vor die Presse: Bis jetzt läuft die Sache außerordentlich gut. To date, the operation is going very well. Aber Cheney war nicht entgangen, dass die Triumphmeldungen der Nacht und eine Reihe amerikanischer Fernsehreporter ein überschwängliches Hochgefühl ausgelöst hatten. Ein Hochgefühl, das sich rasch auf die Nation übertrug. There have been casualties and there are likely to be more casualties. So while we feel very good about the progress to date, it is important, I think, for everyone to be careful about claiming victory or making assumptions about the ultimate cost of this operation in terms of casualties. So far, so good. Wir hatten Verluste und weitere werden folgen. Während uns also sehr wohl zumute ist über unsere Erfolge, gilt es, den Sieg nicht vorschnell zu feiern oder davon auszugehen, dass die Verluste auch weiterhin so gering bleiben. So weit, so gut. Die USA werden nun die Erfolge ihrer Luftangriffe auswerten, die Operation aber fortsetzen, bis die vom Präsidenten gesteckten Ziele erreicht seien. Auch Generalstabschef Powell war sichtlich eine Last von den Schultern genommen. Er lobte vor allem die glänzende Koordinierung des Luftangriffs durch den amerikanischen Luftwaffenoberbefehlshaber am Golf, Generalleutnant Horner. Und ganz besonders zufriedenstellend sei die Leistung der eingesetzten amerikanischen Marschflugkörper. Amerikas politische und militärische Führung war sich des Risikos bewusst, dass eine weniger durchschlagende erste Schlacht für sie bedeutet hätte. Jetzt atmet sie auf. Nur 3 Stunden nach Beginn der Operation Wüstensturm, die das Weiße Haus mit dem Satz »Die Befreiung Kuwaits hat begonnen« der Welt kundgetan hatte, hatte der amerikanische Präsident der Nation erklärt, was ihn veranlasst hatte, welche militärischen und welche politischen Ziele die Operation verfolge. Militärisch gelte es, Saddam Husseins Potenzial zur Produktion von Atomwaffen und von Chemiewaffen, den Hauptteil der irakischen Panzer und Artillerie, zu zerstören. Das politische Ziel der USA beschrieb Bush mit den Worten, Saddam Husseins Truppen werden Kuwait verlassen. Die rechtmäßige Regierung Kuwaits wird wieder eingesetzt und Kuwait wird frei sein. Irak wird letztendlich den vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gesetzten Bedingungen Folge leisten. Bush erklärte, die 28 Staaten der Anti-Saddam-Militärallianz hätten keine Wahl gehabt, nachdem es nicht gelungen sei, Saddam mit friedlichen Mitteln zum Verlassen Kuwaits zu bewegen. Und denen, die fragen, warum Krieg jetzt, antwortet Bush, während die Welt abgewartet habe, habe Saddam Scheußlichkeiten an der Bevölkerung Kuwaits verbrochen, seine Aufrüstung mit Nuklear- und Chemiewaffen forciert, hätten die schwächlichen Volkswirtschaften der Dritten Welt und die osteuropäischen Demokratien im Aufbruch unter der Situation am Golf schwer gelitten. Das Ziel der Operation ist nicht die Eroberung Iraks, sondern die Befreiung Kuwaits. Noch während der Krieg währt, sind meine Gedanken auf den Frieden ausgerichtet, sagte Bush. Unmittelbar nach Ausbruch des Golfkriegs schien Amerikas Öffentlichkeit erstarrt in banger Erwartung. Als die Meldungen von einem grandiosen militärischen Erfolg der Luftangriffe eintrafen, entlud sich die Bangigkeit der vorangegangenen Stunden in überschwänglichen Triumphgefühlen. Die hatte Pentagon-Chef Cheney im Sinn, als er vor frühzeitigem Jubel warnte. In Israel dürfte man heute ohne Zweifel aufgeatmet haben, als die Nachricht von den erfolgreichen Luftangriffen der Anti-Irak-Allianz kam. Schließlich hatte Saddam Hussein ja wiederholt damit gedroht, Israel anzugreifen. Und erst heute Abend hat der irakische Botschafter in Belgien noch einmal betont, Irak habe bislang lediglich aus strategischen Gründen darauf verzichtet, Israel anzugreifen. Peter Philipp, in Jerusalem Erleichterung also, aber noch lange kein Grund zur Entwarnung. Kann man das so zusammenfassen? Ja, ich glaube, das ist eine gute Beschreibung der Situation. Die Erleichterung heute früh war sehr deutlich. Die war überhaupt nicht zu überhören. Seit Wochen, seit Monaten, auf jeden Fall in den letzten Tagen ganz intensiv war man ja unter physischen Druck dieser Drohungen aus dem Iran gekommen, die Verteilung von Gasmasken, die Vorkehrungen, die man hier zum Schutz gegen Giftgasangriffe treffen musste, alles das hat auch die Israelis enorm belastet. Und dann die Nachricht heute früh, dass die meisten dieser Raketen ausgeschaltet seien, dass die Luftwaffenbasen, auf denen die Raketen stationiert waren, weitgehend zerstört seien. Diese Nachrichten haben doch die Israelis weitgehend erlöst von diesem Druck. Dann aber kam die Nachricht, dass ein Teil der Raketen offensichtlich weiterhin auf mobilen Rampen installiert sei, die an verschiedenen Stellen untergestellt seien und durchaus noch einsatzfähig sein könnten. Und das hat natürlich jetzt die Israelis dann doch wieder etwas beunruhigt, auch die Militärs. Generalstabschef Shomron hat vor wenigen Minuten hier im Fernsehen zusammengefasst und hat gesagt, die Gefahr eines Raketenangriffs auf Israel sei zwar auf ein Minimum reduziert worden, aber da es weiterhin solche mobilen Raketenwerfer gäbe, könne man die Gefahr nicht völlig ausschließen und deswegen sei die allgemeine Alarmbereitschaft eben weiterhin aufrechterhalten, die in den frühen Morgenstunden gleich nach dem Beginn des amerikanischen Angriffs ausgerufen worden sei. Und für die Zivilbevölkerung gelten auch nach wie vor die Notstandsverordnungen? Es sind nur teilweise Notstandsverordnungen. Es ist also nicht insgesamt hier der Notstand ausgerufen worden. Das ist auch interessant, weil man sich nicht direkt in den Krieg hineingezogen fühlt. Und diese Verordnungen von heute früh gelten, oder von gestern früh besser gesagt, die gelten weiterhin, denn das bedeutet in erster Linie, dass man zu Hause bleiben soll, dass man die Gasmasken und die Hilfsmittel, die man verteilt bekommen hatte, bereitlegen soll, dass man, wenn man schon das Haus verlassen soll, diese Dinge mit sich mitnehmen soll. Einige solche Bestimmungen, die bekannt gegeben wurden, müssen befolgt werden, sollten befolgt werden. Man weiß nicht genau, wie lange diese Bestimmungen aufrechterhalten werden. Man spricht davon vielleicht bis zum Wochenende. Auf jeden Fall will man abwarten, bis die Amerikaner durch ihre erneuten Angriffe und dann durch die Aufklärungsflüge über dem Irak festgestellt haben, dass die Raketengefahr endgültig beseitigt ist. Die letzten Berichte, die man hier aus dem Irak empfangen hat, deuten darauf hin, dass die Amerikaner ganz intensiv nach den mobilen Raketenwerfern suchen und diese versuchen zu zerstören. Es dürfte wahrscheinlich nur noch eine Frage der Zeit sein, bis auch die zerstört und ausgeschaltet sind. Soweit Peter Philipp aus Jerusalem. Jubel löste die Nachricht von den Luftangriffen der Amerikaner, Briten und Franzosen bei den Kuwaitis aus, die nach der Besetzung ihrer Heimat durch den Irak nach Kairo geflohen sind. Sie trafen heute schon Vorbereitungen für eine Rückkehr. Das ist bestimmt verfrüht und Ihnen ist wahrscheinlich auch noch nicht bewusst, dass es dort künftig wohl nicht mehr so sein wird wie früher. Im Kontrast dazu die eindeutige Verurteilung der Luftangriffe durch Jordanien. Unklar, ob der Aufruf der PLO zur Solidarität mit dem Irak nun die Aufforderung zum Terror ist. Mit Reaktionen Thilo Kössler. Die ägyptische Regierung ließ sich Zeit. Erst am Nachmittag kam, wenn auch nicht aus dem Präsidentenpalast, so doch aus dem Außenministerium die erste Reaktion und offizielle Stellungnahme zum Kriegsausbruch am Golf. Der ägyptische Außenminister Edward Abdel Megid stellte vor dem Schura-Rat der zweiten Kammer des ägyptischen Parlaments klar, dass das Ziel der militärischen Aktion am Golf lediglich die Befreiung Kuwaits, nicht aber die Zerstörung des Irak sei. Und Boutros Ghali, Staatsminister im Außenministerium, betonte, Ägypten unterstütze diesen Schritt der Befreiung Kuwaits. Nur ein schneller irakischer Rückzug könne jetzt noch Schlimmeres verhindern. Allerdings seien die 36.000 ägyptischen Soldaten an der Seite der US-Streitkräfte noch nicht zum Einsatz gekommen, da bisher noch der Luftkampf anhalte. Präsident Mubarak selbst, der engste arabische Verbündete der amerikanischen Streitkräfte im arabischen Lager, hat sich bis zur Stunde noch nicht zum Kriegsausbruch am Golf geäußert. Allerdings hatte auch er nochmals am Dienstagabend den reinen Defensivcharakter der ägyptischen Truppen betont. Die ägyptische Armee wird nicht zur Invasionsstreitmacht im Irak, sagte er mit Blick auf die Stimmung in seinem Land. Auf den Straßen Kairos rührte sich heute auch Kritik an der amerikanischen Offensive. Die totale Zerstörung eines arabischen Bruderlandes könne man nicht hinnehmen, sagten viele. In der syrischen Hauptstadt Damaskus schrieb die Zeitung der regierenden Baas-Partei, niemand könne eine Träne für das irakische Regime vergießen. Auch Hafez al-Assad, der syrische Staatschef, hat sich der anti-irakischen Koalition angeschlossen, sieht sich aber gleichfalls wachsender Kritik in der Bevölkerung gegenüber. Völlig schockiert reagierten die arabischen Staaten, die sich nicht dem anti-irakischen Lager angeschlossen haben und als zumindest Bagdad freundlich gelten. Die jordanische Regierung, die sich einer palästinensischen Bevölkerungsmehrheit gegenübersieht, verurteilte den brutalen Angriff auf den Irak, wie es hieß. Die jordanischen Moslembrüder erklärten es zur Pflicht jedes Moslems, amerikanische Interessen zu attackieren, wo immer das möglich sei. Die ägyptische Botschaft in Amman wurde mit Steinen beworfen. In Tunis rief die PLO-Führung zum Krieg gegen die amerikanischen Aggressoren auf. Die USA trügen die volle Verantwortung für das Blutvergießen am Golf und die Zerstörung, die noch über die ganze Region kommen werde. In Beirut kam es zu anti-amerikanischen Demonstrationen. Wir stehen auf der Seite der Iraker, sagte ein Organisator. Alle, die die Vereinigten Staaten unterstützten, machten gemeinsame Sache mit Israel. Auch in der sudanesischen Hauptstadt Khartoum, dessen fundamentalistisches Regime den Irak offen unterstützt hat in den vergangenen Wochen und Monaten, gingen pro-irakische Demonstranten auf die Straßen. Opfert euer Blut und eure Seelen, rief dort die Menge und forderte zum Heiligen Krieg auf. Eine wichtige Rolle bei der weiteren Entwicklung im Golfkrieg könnte auch das NATO-Land Türkei spielen. Schließlich hat es eine gemeinsame Grenze mit dem Irak. Der Nationale Sicherheitsrat des Landes hat die Regierung in Ankara heute aufgefordert, Vorkehrungen für eine türkische Beteiligung am Konflikt zu treffen. Das würde bedeuten, dass auch die in der Türkei stationierten amerikanischen Flugzeuge Einsätze im Irak fliegen könnten. Heute Abend fiel im Parlament in Ankara die Entscheidung. Von dort Harald Weiß. In Ankara hat das Kabinett unter Leitung von Ministerpräsident Akbulut beschlossen, die Entscheidung für möglicherweise notwendige militärische Aktionen dem Generalstab zu übertragen. Damit ist die türkische Militärführung ab sofort berechtigt, auch einen Angriff gegen den Irak zu unternehmen, sofern sie das für die Sicherheit der Türkei für sinnvoll erachtet. Zugleich teilte der Regierungssprecher mit, auch die in der Türkei stationierten ausländischen Streitkräfte hätten die Genehmigung der politischen Führung in Ankara, jederzeit aktiv zu werden, auch wenn sie selbst nicht angegriffen würden. Schon zuvor hatte Staatspräsident Özal zu erkennen gegeben, dass er gegen einen Einsatz der auf der südtürkischen Basis Incirlik stationierten amerikanischen Kampfflugzeuge nichts einzuwenden habe. Jetzt, so Özal, liege es an Washington, ob die US-Luftwaffe von der türkischen Mittelmeerküste aus einen Angriff gegen den Nordirak für notwendig halte. Schon am Nachmittag hatte Ministerpräsident Akbulut deutlich gemacht, dass er Saddam Hussein für einen unberechenbaren Aggressor betrachte, der auch die Türkei bedrohe. Sollte der Irak im Besitz des kuwaitischen Öls bleiben, meinte Akbulut, so werde sich Saddam zum Herrscher der gesamten Region des Mittleren Ostens aufwerfen. Deshalb bat er das Parlament in Ankara, seiner Regierung das Recht zu übertragen, in den Krieg einzutreten. Dies sei notwendig zur Wiederherstellung des Friedens in der Region und im Interesse der Türkei. Militärische Beobachter hier in Ankara gehen davon aus, dass die türkischen Truppen bzw. die in der Türkei stationierten ausländischen Streitkräfte spätestens am Wochenende eine zweite Front im Norden des Irak eröffnen werden. scharfe, trockene Explosionen gewesen sein, die heute Nacht in Israel, genauer im Großraum Tel Aviv und in Haifa zu hören waren, nur kurz nachdem das Heulen der Sirenen die Israelis aus dem Schlaf geschreckt hatte. Saddam Hussein hatte doch mit seiner Drohung ernst gemacht und Israel mit Raketen attackiert. Über die Nacht in Israel informieren wir Sie gleich zu Beginn dieser Sendung. Außerdem erwarten wir Einzelheiten über die mögliche Reaktion Israels auf diesen Angriff, der ja die Befürchtung verstärkt hat, Bagdad könne den Golfkrieg zu einem Nahostkrieg ausweiten. Ein Krieg, in dem die alliierten Streitkräfte am Golf in der vergangenen Nacht und auch heute Vormittag ihre massiven Luftangriffe gegen den Irak und Kuwait fortgesetzt haben. Zur aktuellen Lage am Golf sind wir mit unserem Korrespondenten in Amman verabredet und von unserem Kollegen in Istanbul wollen wir erfahren, wie groß die Gefahr ist oder eingeschätzt wird, dass auch die Türkei in den Krieg eingreifen könnte. Wie stehen die Chancen, dass die Vereinigten Staaten Israel von einem Gegenschlag abhalten können? Eine Frage, die wir mit unserem Kollegen in Washington erörtern wollen. Aus London dann Informationen über das Engagement der Briten in diesem Krieg. Und schließlich wollen wir Sie in dieser ersten Stunde noch informieren über die Grenzen der Berichterstattung in diesem und über diesen Krieg, der auch nach den Nachrichten um 13 Uhr im Mittelpunkt des zweiten Teils unserer Mittagssendung stehen wird. Sollen mindestens 8 Raketen gewesen sein, ausgerüstet mit konventionellen Gefechtsköpfen, die in der vergangenen Nacht um 2 Uhr Ortszeit in Haifa und in Tel Aviv niedergegangen sind. Erste Befürchtungen, es könne sich um den von Saddam Hussein angedrohten Giftgasangriff handeln, haben sich nicht bestätigt. Israels Außenminister David Levy warnte jedoch, es könnte sein, dass diese Raketen nur Attrappen waren und wir die richtigen erst heute Nacht abkriegen. Aus Tel Aviv, Herbert Mayer. Die Menschen in Tel Aviv haben große Probleme zu verstehen, warum trotz aller erdenklichen Abwehrmaßnahmen irakische Raketen, wie von Saddam Hussein angedroht, tatsächlich in diese Stadt kommen konnten. Es ist vermutlich nur den augenblicklichen Lebensumständen zu verdanken, dass die kritischen Fragen noch ausbleiben. Wo sind sie eigentlich, die hochgelobten amerikanischen Patriot-Raketenbatterien, die um Tel Aviv installiert sein sollen zur Luftabwehr? Damit könnten anfliegende feindliche Missiles rechtzeitig entdeckt, abgefangen und weit jenseits des israelischen Staatsgebietes zerstört werden. Die Patriots sind da, hat vor einer Woche noch Verteidigungsminister Ahrens gesagt. Man habe sie, aber sie seien noch nicht einsatzbereit. Räumte dann bei dieser Gelegenheit, das war am 10. Januar ein, dass irakische Raketen Israel durchaus erreichen könnten, dabei aber nur begrenzten Schaden anrichten würden. Die zerstörten Häuser in den südlichen Vororten von Tel Aviv zeigen allerdings ein ganz anderes Bild. Wände herausgebrochen, Scheiben zerbrochen, Türen zerfetzt, Betonbrocken und sonstiger Schutt auf den Straßen, zerfetzte parkende Autos. Dass dabei nur 18 Menschen leicht verletzt wurden, ist schon ein kleines Wunder. Das andere Wunder ist, dass die irakischen Raketen in der vergangenen Nacht konventionell und nicht mit chemischen Sprengköpfen bestückt waren. Soweit Herbert Mayer aus Tel Aviv. Inzwischen gibt es auch eine Meldung von der Nachrichtenagentur Reuters, dass es nicht nur Verletzte, sondern auch 2 Tote gegeben haben soll. Ein 3-jähriges arabisches Mädchen und eine 75-jährige Jüdin. Beide Menschen sollen unter ihren Gasmasken erstickt sein. Der irakische Raketenangriff auf Israel in der vergangenen Nacht, Anlass zu folgender Äußerung des stellvertretenden israelischen Außenministers Benjamin Netanyahu vor wenigen Minuten in dem amerikanischen Nachrichtensender CNN. Well, it appears that we've been extraordinarily lucky. Es scheint, wir hatten außergewöhnlich viel Glück. Es gab keine Todesopfer, obwohl Saddam Hussein die kriminelle Energie dazu nicht gefehlt hat. Er hat die Raketen direkt auf das Herz Israels abgeschossen. Die Raketen haben einen hohen Sachschaden angerichtet, aber wie durch ein Wunder wurde niemand getötet. Wir können nicht ausschließen, dass er weitere Raketen auf Israel abfeuert. Wir nehmen an, wenn Saddam noch Raketen hat, wird er sie auch losschicken. In fact, we assume that if he has them, he will launch them. Am Telefon in Jerusalem jetzt der Kollege Peter Philipp. Guten Tag. Ja, guten Tag. Die zentrale Frage in diesen Minuten und Stunden ist ja, wird Israel wie auch immer reagieren? Eine Frage, mit der sich ja auch das Kabinett in Jerusalem beschäftigt. Ist die Frage im Augenblick immer noch offen oder zeichnet sich eine Antwort ab? Die Frage ist immer noch offen. Es gibt hier verschiedene Versionen. Einmal ist die Meinung im Volk eindeutig dafür, dass Israel jetzt eine machtvolle Antwort dem Irak erteilt. Auch die israelischen Politiker hatten sich ja reihum dafür ausgesprochen, noch bevor das Kuwait-Ultimatum abgelaufen war. Und Generalstabschef Dan Shomron erklärte heute Vormittag sich auch noch eigentlich für eine militärische Beantwortung dieses Raketenangriffs. Aber die Entscheidung liegt bei den Politikern und die müssen nun abwägen die verschiedenen Gründe, die dagegen sprechen. Dagegen spricht, dass Washington zwar den Israelis ganz offiziell das Recht auf einen Gegenschlag zugesprochen hat, dass aber gleichzeitig Washington, und das war Außenminister Baker, der heute früh Ministerpräsident Shamir anrief, die Israelis versucht zu überzeugen, dass ein solcher Gegenschlag sehr unpraktisch wäre, weil er die Koalition der Amerikaner am Golf gefährdet und dann auch technisch unpraktisch sei, weil die Israelis und die Amerikaner sich möglicherweise gegenseitig behindern würden bei ihren Angriffen im Irak. Und das sind Dinge, die nun einfach abgesondert werden und abgewogen werden müssen. Das Kabinett wird das in diesen Minuten und Stunden tun. Eine Entscheidung ist bisher nicht gefallen. Man darf sich auch nicht allzu sehr darauf versteifen und allzu große Erwartungen in diese Sitzung stecken. Möglicherweise wird beschlossen, zu einem geeigneten Zeitpunkt zurückzuschlagen und man kommt vielleicht aus dieser Sitzung heraus und erklärt, wir behalten uns das Recht vor, eine militärische Antwort zu geben, aber letztlich überlässt man dann diese vielleicht doch den Amerikanern, die ihrerseits seit heute früh massiv die Gegend im Irak bombardieren, aus der die Raketen wohl abgeschossen worden waren. Könnte die Entscheidung, die noch nicht gefallen ist, möglicherweise beeinflusst werden durch einen weiteren möglichen irakischen Angriff? Wenn ein zweiter solcher Angriff kommen sollte, dann glaube ich, gibt es keine Diskussion mehr. Dann wird Israel sagen, wir können, und das war immer die Haltung dieses Staates, wir können nicht die Verteidigung unseres Landes einem anderen überlassen, auch nicht den Amerikanern. Gestern aber war man sehr stolz auf die Amerikaner, man bestätigte ihnen, sie hätten wirklich im Sicherheitsinteresse auch Israels gehandelt und ganz so schnell ändert sich hier der Wind nicht und man wird also nicht heute plötzlich das Gegenteil den Amerikanern unterstellen, aber sollte tatsächlich ein weiterer Angriff stattfinden, dann wird sicher keine Diskussion mehr stattfinden, sondern dann wird sicher zurückgeschossen. Sie haben eben bereits angedeutet, dass ein Großteil der israelischen Bevölkerung hinter einem möglichen Angriff, einem Gegenschlag Israels steht. Wie lässt sich denn darüber hinaus die Stimmung, die Lage in Israel bei der Bevölkerung beschreiben? Die Stimmung ist heute natürlich weit weniger euphorisch als gestern, in den Vormittagsstunden zumindest, wo die Erfolgsmeldungen vom Golf kamen, wo man begeistert war über die Erfolge, die die Amerikaner dort zunächst einmal errangen. Aber inzwischen hat man ja gesehen, dass einige dieser Meldungen offensichtlich übertrieben waren. Es ist also weder die irakische Luftwaffe völlig am Boden zerstört, die Amerikaner verlieren ständig, wenn auch weniger, aber sie verlieren Flugzeuge. Und die Raketen sind ebenfalls nicht alle zerstört. Der Angriff von heute früh ist ja ein beredtes Beispiel dafür. Und man geht davon aus, dass selbst dieses heftige Bombardement seit heute früh in Westirak nicht unbedingt jetzt den Rest der Raketen wirklich zerstört. Und man muss sich darauf gefasst machen, dass ein weiterer Angriff stattfindet. Und man kann sich noch nicht einmal darauf verlassen, dass der dann auch wieder nur mit konventionellen Sprengköpfen stattfindet. Wunderschönen guten Tag. Herr Tilgner, heute Morgen haben die alliierten Streitkräfte ihre Bombardements der vergangenen Nacht fortgesetzt. In welchem Ausmaß? Können Sie uns das sagen? Das lässt sich nach wie vor gar nicht beurteilen, denn es gibt ja eine Art Nachrichtensperre für Journalisten, aber die Ziele liegen ja auf der Hand. Es ist völlig klar, dass im Irak an Stellen bombardiert wird, an denen weitere irakische Scud-B-Raketen vermutet werden. Die USA wollen ja quasi um jeden Preis verhindern, dass Irak einen weiteren Raketenangriff auf Israel unternehmen kann. Denn sollte es politisch gelingen, Israel jetzt von einer Vergeltungsaktion abzuhalten, dann ist es mit Sicherheit auszuschließen, dass sich die Israelis nach einem weiteren Angriff zurückhalten werden. Und gerade auf diesen israelischen Angriff arbeitet ja der Irak systematisch hin. Deshalb werden diese Stellungen jetzt gesucht, deshalb bombardiert man dort. Es sind ja nicht nur britische, amerikanische und französische Maschinen, sondern heute haben sich auch erstmals italienische Kampfflugzeuge an diesen Bombardierungen beteiligt und eines der italienischen Flugzeuge ist nicht zurückgekehrt. Ist es denn richtig, treffen jene Meldungen zu, wonach weiterhin sich die Angriffe auf Angriffe aus der Luft konzentrieren? Ja, das ist richtig. Das Hauptkampfgeschehen ist auch 36 Stunden nach Beginn des Krieges nahezu ausschließlich in der Luft. Es hat heute eine detaillierte Schilderung der Auseinandersetzung von gestern gegeben. Da hatte die irakische Artillerie mehrere Stellungen der Amerikaner an der saudi-arabischen Grenze beschossen. Es sind 3 amerikanische Soldaten verletzt worden. Das sind die ersten Verletzten des Landkrieges gewesen. diese Artilleriestellung des Iraks haben dann auch eine Raffinerie unter Beschuss genommen, die Raffinerie selbst nicht getroffen, aber zwei Tanks in Brand geschossen und es wurde auch noch eine Entsalzungsanlage beschädigt. Hubschrauber der US-Armee haben diese Artilleriestellung dann im Gegenzug beschossen. Seither ist es wieder ruhig, jedenfalls das, was bisher bekannt wurde. Also es gab gestern Auseinandersetzungen. Das Entscheidende ist aber, dass die Amerikaner systematisch sich auf die kuwaitische Grenze vorbewegen. Das heißt, sie nehmen immer mehr echte Kampfpositionen ein und damit zeichnet sich dann über kurz oder lang doch der Angriff, der zu Lande kommen muss, um die irakischen Truppen zu vertreiben, ab. Ich glaube, es wird über kurz oder lang diese Entscheidungsschlacht am Boden geben, die über den Erfolg der amerikanischen Militäraktion entscheiden wird. Über kurz oder lang, was könnte das heißen? Wagen Sie da eine Prognose? Also ich persönlich würde vermuten, etwa 14 Tage. Das Szenario könnte ja so aussehen, dass noch 2, 3 oder 4 Tage weiter militärische Ziele, Kommandozentralen, Munitionsdepots, Nachschubbasen im irakischen Hinterland bombardiert werden und dass dann auf der Basis der wahrscheinlich nahezu absoluten Lufthoheit die Verbindung zwischen Kuwait und dem Irak zerschnitten wird. Das heißt, die 470.000 irakischen Soldaten werden von ihrem Nachschub abgeschnitten. Und wenn dieses dann erst nach 5, 6, 7 Tagen Wirkung zeigt, könnte ich mir vorstellen, greifen die Amerikaner an. Und das könnte etwa bedeuten, man muss mit solchen Schlachten in etwa 10 Tagen rechnen. Aus Amman Informationen von Ulrich Tilgner und den irakischen Raketenangriff auf Israel könne nicht unbeantwortet bleiben. Dies ist die Meinung eines Großteils der israelischen Bevölkerung, wie wir von unserem Kollegen aus Jerusalem gehört haben. Und es ist auch die Meinung des israelischen Generalstabschefs, der gesagt hat, eine Zerstörung der irakischen Raketen stehe unmittelbar bevor und hinzugefügt hat, wir haben immer gesagt, dass Israel auf einen Angriff reagieren wird. Ich möchte allerdings nicht sagen, wie und wann das geschehen wird. Währenddessen bemühen sich die Vereinigten Staaten, Israel von einem solchen möglichen Gegenschlag abzuhalten. Joachim Lenz in Washington, aus welchen Gründen denn hauptsächlich? Ja, der Grund liegt auf der Hand. Die Befürchtung, eine Verwicklung Israels in den Golfkrieg könnte die amerikanisch-arabische Koalition am Golf sprengen, weil die Araber nicht zusammen mit dem Erzfeind Israel gegen ein anderes arabisches Land und sei es der augenblickliche gemeinsame Feind Irak kämpfen können und kämpfen werden. Wie hoch stehen denn die Chancen, dass Washington Jerusalem in seinem Sinne beeinflussen kann? Washington ist alarmiert. Das ist nach dieser Attacke heute Nacht unübersichtlich, unübersehbar. Im Weißen Haus und im State Department war man schier aus dem Häuschen. Washington hofft nach wie vor inständig, dass das relativ geringe Unheil, das die Raketen in Israel anrichteten, Israels Zorn begrenzen kann, sodass Israel sich dazu bereit findet, weiterhin Zurückhaltung zu üben. Der amerikanische Außenminister telefonierte noch in der Nacht mit dem israelischen Premier Shamir und mit den Botschaftern Ägyptens, Syriens, Saudi-Arabiens. Der israelische Botschafter war im Weißen Haus. Bush ließ erklären, er erwarte weiterhin in enger Konsultation mit Israel zu verbleiben. Sein Sprecher Fitzwater sagte, der Präsident ist empört über diese weitere Aggression des Irak. Die Bombenangriffe der Golfallianz zur Beseitigung dieser Bedrohung werden fortgesetzt und mit dieser Zusage hofft Washington, dass es weiterhin gelingt, einen israelischen Vergeltungs- bzw. einen von Israel aus gestarteten Präventivschlag zur Eliminierung der irakischen mobilen Scud-Stellungen zu verhindern. Das Pentagon hat bislang nicht dazu Stellung genommen, ob die unmittelbar eingeleiteten Aktionen erfolgreich waren. Seit 22 Stunden hat das Pentagon ohnehin keinen Überblick mehr über den Verlauf der Kriegsaktionen am Golf gegeben. In welchem Ausmaß sind Sie denn überhaupt informiert über das Ausmaß und den Verlauf dieses Krieges, also in Washington, von Washington aus? Es gibt einerseits Gesamtüberblicke des Pentagon, wie zum Beispiel zuletzt gestern Morgen um 9 Uhr Washingtoner Zeit vom Pentagon-Chef Cheney und vom amerikanischen Generalstabschef Powell. Das war die letzte Information der Öffentlichkeit über den Gesamtstand des Kriegs. Es gibt außerdem innerhalb des Pentagon von Zeit zu Zeit über einzelne Vorgänge kurze Informationen. So gab es heute Nacht, unmittelbar nachdem das Gerücht ging, der Irak habe Scud-Raketen abgefeuert auf Israel, gab es unmittelbar danach eine Bestätigung aus dem Pentagon. We unfortunately have been ordered to cease transmitting It was an order given by the Ministry of Information. The reason for this order was military censorship. We have been told that we may no longer transmit live to our audience, and that in the future, taped reports will be subject to censorship. So, that's, I don't know what to tell you, Bob Gaynard and Bobby Batista and our viewers. This official, Mr. Allah, who's been a good friend to CNN, but our time here is now, demanding that we do something that we desperately don't want to do. Yes, Sir John, I will make the decision to cut the communications because I'm the senior man here. So for Bob Weiner and John Holloway and John Holloman and Bernie Shore and myself, Peter Arnett, who is signing off from Baghdad for CNN, and I hope we can resume our communication with you in the very near future. For those of you in Atlanta and up and down the network, we'll try to get back in touch with you as soon as we can. Obviously, this is something that is just abhorrent to all of us in our journalism. We'll talk to you as soon as we can. Assume that they are gathering news as best they can and will be able to transmit it to you after the Iraqi officials censor it as is their wish. We at CNN would only suggest to the Iraqi officials, if they're listening and could soften their hearts for the free flow of information, to let our correspondents reestablish communications with the rest of the world and continue their reporting. We would hope they would want to do that. Now let's turn to tonight, when about seven Scud missiles have been launched.